SWR 2 Eckpunkt. Der chinesische Musenhof. Unterwegs mit den Galoschen des Glücks von Michael von Poser. Es ist unmöglich, sich nicht ab und zu aus dem modernen Alltag in eine geschichtlich ferne Lebensform zu wünschen. Das war schon immer ein Zentralpunkt meiner Grübeleien. Wenn ich hier nicht hingehöre, wo hätte ich hingehören können? Fahrten in eine imaginierte Vergangenheit sind gleichzeitig exklusiv und preiswert. Und das farbige Detail liefert der Reisende selbst. In welchem geschichtlichen Umkreis würden Sie sich wohlfühlen, könnte man jemanden fragen, und seine Antwort würde viel über ihn selbst verraten. Bei manchen Menschen hört man aus der Antwort heraus, dass sie nicht nur eine buchmäßige Beziehung zu einer versunkenen Epoche haben, sondern dass die Idee hineinspielt, sie hätten schon einmal gelebt und unterbewusste Kenntnisse aus jener früheren Zeit in die jetzige hinübergenommen. Dabei könnten sie sich auf Dichterzeugnisse berufen, wie das des Schwaben Christian Wagner, der glaubte, ein früheres Leben gehabt zu haben, nur nicht sicher war, welches. Wes Erbe bin ich? Wer als neugeboren trat wieder in mich aus des Grabes Toren? Christian Wagners Zeit liegt auch schon wieder über ein Jahrhundert zurück. Die Seelenwanderung geht weiter. Wenn ich mich frage, wo in der Vergangenheit ich zu Hause gewesen wäre, gibt's kein Zaudern. Ich weiß gleich Bescheid. Chinesisches Altertum. Aber auch da nur ganz bestimmte Stellen. Ich spüre dort etwas Verwandtes, eine ähnliche Auffassung des Daseins. Ich muss jedoch die Einschränkung machen, dass ich, wenn ich mich in einen solchen früher gewesenen Zustand versetze, mich dort als Beobachter sehe und weniger das Gefühl habe, schon einmal mit anderem Namen und mit anderer Gestalt die Auf- und Abs seines ganzen Lebens durchgemacht oder gar eine öffentliche Rolle gespielt zu haben. Das alte Reich, das alte Reich, sie träumt wieder von diesen alten Dingen, von diesen nichts mehr da. Dingen, nichts mehr da. Das alte Reich. Meine Reise in die Vergangenheit hat etwas Unverbindliches. Waren es bloß Bilder? Da ich keine frühere Verkörperung zu berücksichtigen habe, kann ich mich leicht wieder verabschieden. Waren es bloß Bilder, die ich träumen sah? Mein Lieblingsort, wohin mich meine Galoschen des Glücks entführen, ist der Musenhof von Li Yu, dem letzten Kaiser der südlichen Tang. Die südlichen Tang, das war ein kleines und kurzlebiges Reich in Südchina, ein Zerfallsprodukt des um 900 untergegangenen großen Tang-Reichs. Ich stelle es mir so vor wie ein deutsches Duodez-Fürstentum im 18. Jahrhundert. Die Hauptstadt war Nanjing. Dort hatte Li Yu von seinem Vater, dem zweiten Kaiser der südlichen Tang, den musisch orientierten Hof übernommen. Li Yu war selbst in allen Künsten versiert, Essayist und Kalligraf, Maler und Musiker, vor allem Verfasser von Zi-Gedichten. Das sind Verse, die zu überkommenen Melodien vorgetragen wurden. Singmädchen sangen, begleitet von Instrumenten, diese Lieder. Es gibt ein Bild aus Li Yus Zeit von seinem Musenhof. Man sieht die schöne Einrichtung der Räume, die köstlich gekleideten Frauen des Hofes. Es wird musiziert und geplaudert. Wie gern hätte ich dabei gesessen, geschaut und gelauscht. Wenn es um Kulturelles geht, ist mein Wunschbild der nicht zu große, der intime Raum. Nicht gefüllt mit zu vielen Menschen. Sodass die wenigen, die versammelt sind, in die Aufführung einbezogen werden. Entsprechend der chinesischen Auffassung, dass Vers und Klang das kennerische Ohr brauchen, ohne welches sie nichts sind. Der Zuhörer ist ebenso wichtig wie der Musiker. Der Musiker, der den für ihn zuständigen Zuhörer verliert, gilt als verwaist. Was geschieht, wenn ich mich unwiderstehlich hingezogen, träumerisch in den Kreis der Dichtenden und Musizierenden am Hofe des Li Yu denke? Jedenfalls mache ich keine geschichtswissenschaftlichen Untersuchungen, sondern ich überlasse mich hemmungslos der Festfreude. Aber dann geht's mir so, dass ich nicht passiv bleiben, sondern selbst etwas produzieren will. Das kann ich nicht als Mäuschen an Li Yus Hof, das kann ich nur zu Hause. Also werde ich, wenn ich von mir weg will, auf mich zurückverwiesen. Es bleibt mir, angeregt wie ich bin, nichts übrig, als meine Impressionen vom Hof des Li Yu daheim in meine Vorstellungswelt zu übersetzen. Ich möchte die versunkene Herrlichkeit herbeizitieren, wieder auffunkeln lassen. Ich habe einige Gedichte Li Yus ins Deutsche übertragen und dann Musik dazu geschrieben. Keine chinesische, sondern meine Musik. Immer in der Absicht, etwas zu verlebendigen, was, wenn es ganz es selbst, also historisch terminiert wäre, aus dem Grab der Vergangenheit nicht herauskäme. Zum Fest muss, selbst wenn es ein Kostümfest ist, neu aufgespielt werden, damit es ein lebendiges Fest wird. Suchst du den Frühling, musst du früher als der Frühling sein? Willst Blumen sehen, warte. Spät vom Park zurück. Wir sind berauscht. Es wird geschwätzt, gelacht. Zum Trommeltakt werden Verse gemacht. Wenn ich mich in die Welt des Hofes von Li Yu versenke, bin ich nicht mehr ganz bei mir zu Hause und auch nicht ganz im chinesischen Altertum. Also eigentlich in einem Nirgendwo-Zwischenreich. Und das ist sehr angenehm. Eine Befreiung vom Hier und Jetzt, die aber nicht die Verpflichtung einschließt, sich mit womöglich unhaltbaren Zuständen, wie sie einst geherrscht haben, abzufinden. Ich habe mich zu Hause mit chinesischen Büchern, Möbeln und Stoffen umgeben, die, wenn die Fantasie fürs Wegschweifen einen kleinen Schubs braucht, immer ihren Dienst tun. Eine wirkliche Reise nach China, die ja nur eine Reise ins heutige China sein könnte, würde mich enttäuschen und entmutigen. In China würde ich wahrscheinlich jede Lust verlieren, mich ins frühere China zu versetzen. Weile ich bei Li Yu, ist das nicht nur der Besuch in einem anderen Interieur. Es ist auch das, die Lackmöbel, die bemalten Paravents, die gelben Seiden. Diese Dinge würden mir wenig bedeuten, wenn sie nicht zu einer Denk- und Fühlweise gehörten, die mir behaglich ist. Der Hof des Li Yu ist ein erotisch inspirierter Hof. Das heißt, alles, was da geschieht, geschieht um der Frauen willen. Die Frauen bestimmen den Ton. Sie werden nicht nur angedichtet, angesungen, sie dichten selbst. Sie führen die Musik auf. Die Frau, mit der Li Yu verheiratet wird, als er 17 ist, ist Tänzerin, Lauten- und Schachspielerin. Er liebt sie sehr. Mit ihrer kleinen weißen Hand dirigiert sie anmutig das Hofleben. Die Hochfrisur der chinesischen Damen heißt Wolkenhaar. Das schwarzglänzende Haar ist mit Schwalben und Schmetterlingsklammern festgesteckt. Die Kleider sind mit Symbolen bestickt, die der Betrachter nach seiner Weise auslegen kann. Bestickt sind auch die leichten Schuhe. In der Tang-Zeit wurden die Füße noch nicht eingebunden. Andere Bilder, die in den Gedichten immer wieder vorkommen, sind der Perlenvorhang, Der Schminktisch mit dem Bronzespiegel, das Bett mit dem eher harten Kissen. Auch was auf dem Bett geschieht, verheimlicht die Hofdichtung nicht. Das Leben am Hof wird abwechselnd aus dem Blickwinkel des Mannes, aus dem Blickwinkel der Frau betrachtet. Da ist keineswegs alles Glück. Hinter der Festfreude lauert die Langeweile. Das Fest vorbei, die Leere zurückgekehrt, sagt Li Yu. In solchen Ausdrücken finde ich meine Auffassung wieder, dass Glück und Verzweiflung als vorübergehende Auslöschungen des Ich verwandt sind. Im Glück kennen wir uns vor Glück nicht mehr, in der Verzweiflung vor Verzweiflung nicht mehr. Die beiden schlagen ineinander um. Deshalb beginnt in der höchsten Lust der Fall in die Depression. Die Festfreude ist erkauft durch die Voraussicht ihres traurigen Endes, das dann auch eintritt. Das weiß der alte Chinese und er redet klug darüber. Ich bewundere ihn für seine Einsicht und dass er der Festfreude sich trotzdem überlässt. Li Yu ist ein unermüdlich künstlerische Ereignisse organisierender Kleinfürst, dem innerlich der Gedanke der Vergänglichkeit schrecklich zusetzt. Seine geliebte Frau stirbt nach 10 Jahren Ehe. Er heiratet ihre erst 15 Jahre alte Schwester, die die Verstorbene nicht wirklich ersetzen kann. Das Lager mit dem harten Kissen ist meist ein Lager eines einsamen Menschen. Drüben rauscht das Fest und hier liegt jemand, dem alles, was nebenan vorgeht, entrückt ist, weil das Leiden der Leerheit ihn eingeholt hat. Der Besucher am Hofe Li Yus muss sich nicht mit dem strahlenden Vordergrund zufrieden geben. Er kann Blicke in die geheimeren Gemächer tun. Um Erfahrungen in der Nichtwirklichkeit durchzuprobieren, suchen Menschen virtuelle Welten auf, wie nun ich. Der Vorteil des Besuches in einer Vergangenheit ist, dass die Existenzfragen, die der Besucher dort antrifft, für ihn nicht akut sind. Alle Menschen, die an ihr teilhatten, sind längst Staub. In dem Zwischenreich zwischen toter Geschichte und virtueller Lebendigkeit spielt Li Yu eine besonders vertrackte Rolle. Sein Musenhof ist schon zu seinen Lebzeiten untergegangen. Mit 24 trat er die Regierung an, und obwohl sein kleines Reich prosperierte, denn er war wahrhaftig kein Tyrann, wurde es immer stärker vom angriffslustigen Nordreich der Song bedroht. Er versuchte, durch Wohlverhalten und Geschenke den Einmarsch zu verzögern, doch in der Mitte des 10. Jahrhunderts war es soweit. Seine Hauptstadt wurde eingenommen, er wurde mit seiner Familie nach Kaifeng in die Gefangenschaft abgeführt. Im dortigen Palast hielt man ihn in einer Art Ehrenhaft. Er verzehrte sich in Erinnerungen an das Leben an seinem von der Geschichte beseitigten Hof. Seine späten Lieder reden davon. Eins dieser Lieder, in dem er den Blick zum alten Reich wendet, soll ihm zum Verhängnis geworden sein. Der Song-Kaiser, heißt es, hörte den Vortrag davon mit der Musik und ließ ihm, es war Li Yus 41. Geburtstag, vergifteten Wein zum Fest bringen. Li Yus Hof war also schon für ihn selbst Vergangenheit. Und wenn ich mich auf der Fantasiereise dorthin begebe, geht das nur mit dem Umweg über den Ort, wo der verbannte Li Yu in Gefangenschaft saß und sich erinnerte. Ich schaue auf Li Yu zurück, der auf sein früheres Selbst zurückschaut. Ich habe keine Mühe, mir Li Yus Hof und auch den Gefangenen Li Yu, der sich sein früheres Leben vergegenwärtigt, meinerseits zu vergegenwärtigen. Ich gebe zu, es ist viel Illusionismus dabei. Das Problem, ob die Bilder, die im Kopf sind, eine Existenz haben oder ob nicht vielmehr das, woran man sich erinnert, gar nie gewesen ist, sondern nur eine Täuschung des Kopfes, dieses Problem stellte sich schon Li Yu. Denn er sagt über das Leben an seinem früheren Hof, von diesen alten Dingen nichts mehr da. Und fragt sich, waren es bloß Bilder, die ich träumend sah? Die chinesische Philosophie legt ihm nahe anzunehmen, dass, was er erlebt zu haben glaubt, ein Traum war, weil das ganze Leben vielleicht ein Traum ist. Wenn aber Li Yus Hof nicht nur für mich, sondern schon für ihn selbst ein Traumbild war, so muss man die Wirkungskraft solcher Traumbilder bewundern. Ich jedenfalls bin ganz berauscht von diesem Traumbild. Und ich bin angesteckt mit Li Yus Trauer über das, was er verloren hat. Irgendetwas aus fernster Vergangenheit steigt auf, dessen Verlockung ich nicht widerstehen kann. Selbst wenn es nie dagewesen ist, soll es doch jetzt für ein paar Augenblicke da sein. Die einzige Verzweiflung über den Verlust geht ein in die Musik, die, was einst war oder nicht war, aufleben lässt, um dann selbst zu verrauschen. auf den Altar. Glanzvolle Harfe. Immer denk ich daran. Bloß